Kapitel 11. Nach dem Gespräch geht Patrick Reich in seine Wohnung zurück. Konstanze liegt im Wohnzimmer auf der Couch. Patrick setzt sich zu ihr. Er nimmt ihre Hände. Ich bin glücklich, dass es dir besser geht. Der gestrige Abend und die letzte Nacht müssen für dich schlimm gewesen sein. Ich erinnere mich an nichts, sagt Konstanze. Und das ist vielleicht gut so. Sie schaut Patrick an. Doch, an etwas erinnere ich mich. Woran, Liebling? Fragt Patrick gespannt. An deinen Heiratsantrag. Patrick strahlt. Sag mal, was hat das Gespräch mit Angela und Mehmet ergeben? Viele Fragen, aber noch keine Antworten. Du bist mit Angela befreundet. Fühlten sie oder Mehmet sich bedroht? Wurden sie unter Druck gesetzt? Mir fällt da nur eine Person ein. Markus Rache. Angelas Ex-Freund hat die Trennung nie akzeptiert. Er hat sie verfolgt. Das hat mir Angela erzählt. Aber warum sollte er die Existenz seiner Freundin vernichten, das Geschäft ihres Freundes ruinieren, das Leben von Kunden gefährden? Dein Leben. Du hast nichts mit ihm zu tun. Oder bist du nur aus Zufall Opfer des Giftanschlags geworden? Das ergibt für mich keinen... Das Telefon klingelt. Patrick erwartet den Anruf eines Freundes vom Gesundheitsamt. Er schaltet den Lautsprecher an, damit Konstanze mithören kann. Und? Wurde das Obst schon sichergestellt? Ich bin es, Mehmet. Bitte kommen Sie schnell. Ich habe einen Drohbrief erhalten. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin sofort da. Er wendet sich Konstanze zu. Du hast gehört, was passiert ist. Bald wissen wir mehr. Ich habe einen Verdacht. 20 Minuten später trifft Patrick einen ratlosen Mehmet und eine verängstigte Angela an. Wann haben Sie den Brief gefunden? Eine halbe Stunde, nachdem Sie unsere Wohnung verlassen haben. Wo? Vor unserer Wohnungstür. Haben Sie jemanden gesehen oder gehört, der nicht zum Haus gehört oder nicht in der unmittelbaren Umgebung wohnt? Nein. Gut. Zeigen Sie mir jetzt bitte den Drohbrief. Hier ist er. Mit zitternden Händen übergibt Mehmet das anonyme Schreiben. Verschwindet von hier oder ihr bezahlt mit dem Leben. Euer Geschäft bringt den Tod.